Damit bin ich bei der Frage des Anstandes. Barners findet nicht, dass es in Deutschland ein Problem im Spannungsfeld von Meinungsfreiheit und Political Correctness gibt. Er lehnt diesen Begriff ab und führt stattdessen den Anstand als Maßstab menschlicher und damit auch politischer Kommunikation ein. Auf diese Weise wird aber lediglich der eine Begriff für »das sagt man nicht« durch einen anderen ersetzt, zudem durch einen Begriff, der aufgrund seiner Subjektivität Konventionen immer nur reflektieren, nicht aber ergründen kann. Unter dem Begriff des Anstandes können unerwünschte Fragen und Meinungen perfekt ausgegrenzt werden, und davon macht Barners reichlich Gebrauch. Es fehlt nur noch die Wolte, auch den jeweiligen Inhalt des Anstandsbegriffes aus einer religiösen Offenbarung abzuleiten und die erwünschte Abschirmung jedweder Diskussion von den Gefahren politischer Inkorrektheit wäre gelungen. Wohlgemerkt, diese Argumentation ist keine Lizenz, den Anstand aufzugeben. Aber man muss sich über die Wirkung von Begriffen klar sein. Durch die Verwendung des Anstandsbegriffs wird das Problem der Political Correctness nicht gelöst. Es wird noch verschärft. Folgerichtig findet denn auch Barners nicht, dass mein Lettre-Interview die Grenzen politischer Korrektheit überschritten habe. Er findet ganz einfach, dass es unanständig gewesen sei und damit seriöse Auseinandersetzung eigentlich nicht wert. Typisch für seine Weltsicht ist die Verharmlosung der Vorgänge um die Mohammed-Karikaturen. Nicht der Skandal, dass Menschen wegen der Karikaturen starben, dass Attentate verübt wurden und dass der Karikaturist Kurt Westergaard seit Jahren mit dem Tode bedroht ist, wird von ihm thematisiert, sondern uns wird die ironische Belehrung zuteil, dass sich, Zitat, die republikanische Weltöffentlichkeit den Einsatz der ehrwürdigen Mittel der Blasphemie zum Zwecke der Geistesschärfung und Geisterscheidung vorbehalten müsse. Zitat Ende. Das heißt, Barners teilt offenbar die Empörung der islamischen Welt über die Karikaturen und ebenso teilt er ihre Nicht-Empörung über die Gewalttätigkeiten als Reaktion auf diese Karikaturen. Netzler Kelleck gesteht da zwar zu, dass sie eine intellektuell anregende Doktorarbeit geschrieben habe, aber er sät Zweifel an der Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der von ihr in dem Buch »Die fremde Braut« erzählten persönlichen Familiengeschichte. Ihn stört ganz offenbar, dass Netzler Kelleck die allmähliche Islamisierung des typischen türkischen Gastarbeiters in Deutschland, wie sie sie beobachtet hat, nicht begrüßt und dies in ihrem Buch auch zum Ausdruck bringt. Er spricht ihr die wissenschaftliche Seriosität ab. Zitat, die Autorin ist im Hauptberuf heute Akteurin der Medienwelt. Zitat Ende. Und dann kommt die diffamierende Pointe. Zitat, legt man an die Entwicklung der Autorin einen intellektuellen Maßstab an, muss man von Regression sprechen. Zitat Ende. Die Kritik an Kelleck geht aber weiter. Zitat, indem sie aussprach, dass sie in der islamischen Welt nicht einmal auf Verbündete im Geiste zu hoffen wagte, hatte sie die Frontlinie eines Weltbürgerkrieges gezogen. Zitat Ende. Dank Patrick Barners wissen wir nun, nicht Al-Qaida und Islamismus sind eine Gefahr für den Weltfrieden. Netzler Kelleck ist es. Und mit ihr all jene, die ihre Befürchtungen teilen. Auch Henrik Bruder, Ralf Giordano und Alice Schwarzer werden von Patrick Barners durch einseitige Zitatenauswahl und deren verfälschende Deutung in die Ecke der eigentlichen Demokratiefeinde in Deutschland gerückt. Alice Schwarzers Einstellung nennt Barners jakobinisch. Man sieht förmlich schon die Köpfe rollen, sollte sie einmal politische Macht gewinnen. Der Furor des Patrick Barners wendet sich mit besonderer Schärfe gegen die Grundsätze der französischen laizistischen Politik. Ziemlich am Ende seines Buches zitiert Patrick Barners die rhetorische Frage von Netzler Kelleck: Sind wir keine Deutschen, Türken, sondern zuerst Christen, Juden oder Muslime? Keine Bürger, sondern Gläubige oder Ungläubige? Er unterschrieb Netzler Kelleck eine Auffassung, die sie gar nicht hat, indem er kritisiert, Zitat, die Auffassung, dass der Staat das Höchste ist und es für den Frommen nie eine Gewissenspflicht zum Widerstand geben kann, haben in Deutschland zuletzt die deutschen Christen vertreten. Zitat Ende. Nicht der Staat ist das Höchste, sondern eine rechtsstaatliche Verfassung der Freiheit. Diesen Unterschied verwischt Barners, um Netzler Kelleck in die Nähe der deutschen Christen zu rücken, die die Nazi-Diktatur stützten. Mit dieser letzten großen Diffamierung unterstellt Banas Netzler Kelek und mit ihr allen sogenannten Islamkritikern, sie seien der Meinung, es gebe keine Gewissensinstanz und kein sittliches Gebot jenseits des Staates. Diese Behauptung ist atemberaubend. Mit seiner die Verleumdung nicht scheuenden Kritik ist Banas leider exemplarisch für einen Debattenstil, dessen eigentliches Ziel darin besteht, die Diskussion bestimmter Probleme um fast jeden Preis zu verhindern.